Auf den Marmorklippen von Ernst Jünger. Hörspielbearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Steffen Schleiermacher. Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin. Und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt, als durch alle Entfernungen. Und süßer noch wird die Erinnerung an unsere Mond- und Sonnenjahre, wenn jeher Schrecken sie beendete. Dann erst begreifen wir, wie sehr es schon ein Glücksfall für uns Menschen ist, wenn wir in unseren kleinen Gemeinschaften dahin leben, unter friedlichem Dach, bei guten Gesprächen und mit liebevollem Gruß am Morgen und zur Nacht. Ach, stets zu spät erkennen wir, dass damit schon das Füllhorn reich für uns geöffnet war. So denke ich auch an die Zeiten, in denen wir an der großen Marina lebten, zurück. Damals schien manche Sorge, mancher Kummer uns die Tage zu verdunkeln. Und vor allem waren wir vor dem Oberförster auf der Hut. Wir lebten in unserer Rautenklause Tag aus, Tag ein, in großer Eingezogenheit. Die Klause stand am Rand der Marmorklippen, inmitten einer der Felseninseln, wie man sie hier und dort das Rebenland durchbrechen sieht. Ihr Garten war in schmalen Bänken aus dem Gestein gespart. Und an den Rändern seiner locker aufgeführten Mauern hatten sich die wilden Kräuter angesiedelt, wie sie im fetten Weinbergland gedeihen. Am Mittag, wenn die große Hitze die Trauben kochte, war es in der Klause erquickend kühl. Doch lag ich um diese Zeit auch gern auf der Terrasse ausgestreckt und hörte halb im Schlaf dem gläsernen Gesange der Zikaden zu. Und endlich, wenn der weiße Sand des Schlangenpfades in Hochglut flammte, schoben sich langsam die Lanzenottern auf ihn vor. Und bald war er von ihnen wie ein Hieroglyphenband bedeckt. Wir hegten vor diesen Tieren keine Furcht. Oft schritten wir mit leicht gerafften Kleidern über sie hinweg und schoben sie, wenn wir Besuch bekamen, dem vor ihnen graute, mit den Füßen aus dem Weg. Viel wirkte wohl zusammen, die Tiere so vertraut zu machen, doch hätten wir von ihrem Treiben ohne Lampusa, unsere alte Köchin, kaum geahnt. Lampusa stellte ihn, solange der Sommer währte, Abend für Abend vor die Felsenküche ein Silberkesselchen voll Milch. Dann lockte sie die Tiere mit dunklem Ruf herbei. Bei dieser Spende hielt Lampusa schon früh den kleinen Erio auf dem Arm. Wie sehr erstaunte ich indessen, als ich eines Abends, kaum dass es laufen konnte, das Kind, das Kesselchen ins Freie schleppen sah. Dort schlug es seinen Rand mit einem Birnholzlöffel und leuchtend glitten die roten Schlangen aus den Klüften der Marmorklippen vor. Seit jenem Abend war es Erio, der uns so das Vesperglöcklein läutete. Wenn wir den Klang des Kesselchens vernahmen, legten wir die Arbeit nieder. Bruder Otto eilte aus seiner Bibliothek und ich aus dem Herbarium auf den inneren Altan. Und auch Lampusa trat vom Herd hinzu und lauschte dem Kinde mit stolzem, zärtlichem Gesicht. Wir pflegten uns dann an seinem Eifer zu ergötzen, mit dem es die Tiere in Ordnung hielt. Vor allem liebte Erio das größte, schönste Tier, das Bruder Otto und ich die Greifin nannten. Der Körper der Lanzenottern ist metallisch rot und häufig sind Schuppen von hellem Messingglanze in sein Muster eingesprengt. Bei dieser Greifin war jedoch der reine und makellose Goldschein ausgeprägt, der sich am Kopfe nach Juwelenart zugleich ins Grüne wandte und an Leuchtkraft steigerte. Im Zorne konnte sie den Hals zum Schilde dehnen, der wie ein goldener Spiegel im Angriff funkelte. Es schien, dass ihr die anderen Respekt erwiesen, denn keine rührte an das Kesselchen, bevor die Goldene ihren Durst gestillt. Dann sahen wir, wie Erio mit ihr scherzte, während sie, wie manchmal Katzen tun, den spitzen Kopf an seinem Röckchen rieb. Nach diesem trug Lampusa uns zur Vesper auf. Zwei Becher des geringen Weines und zwei Scheiben vom dunklen, salzigen Brot. Von der Terrasse schritt man noch durch eine Glastür in die Bibliothek. In den schönen Morgenstunden stand diese Tür weit geöffnet, sodass Bruder Otto an seinem großen Tische wie in einem Teil des Gartens saß. An den Wänden türmten sich bis zur Decke die Büchereien auf. Sie setzten sich noch in der kleinen Halle fort. Und sie begleiteten die Treppe, die nach oben führte, bis an das Herbarium. Am Abend traf ich mich mit Bruder Otto am Kamin, wo ein Feuerchen aus dürrem Rebholz flackerte. Wenn über Tag die Arbeit gut gediehen war, dann pflegten wir uns durch jene lässigere Unterhaltung zu zerstreuen, bei der man auf gebahnten Wegen schreitet und Daten und Autoritäten anerkennt. Bei unserem Einzug hatten wir den Boden gut mit Holz verschalen lassen und lange Reihen von Schränken in ihm aufgestellt. In ihren Fächern häuften sich zu Tausenden die Bündel der Herbarienblätter auf. Sie waren nur zum kleinsten Teil von uns gesammelt und stammten meist von längst verdorrter Hand. Zuweilen, wenn ich eine Pflanze suchte, stieß ich sogar auf von der Zeit gebräunte Bogen, deren verblasste Signatur vom hohen Meister Linnaeus selbst geschrieben war. Wenn wir zufrieden sind, genügen unseren Sinnen auch die kargsten Spenden dieser Welt. Von jeher hatte ich das Pflanzenreich verehrt und seinen Wundern in vielen Wanderjahren nachgespürt. Dennoch war mir die Pracht des Wachstums niemals näher als auf diesem Boden, den ein Ruch von längst verwelktem Grün durchwitterte. Ich fühlte, wie mit unseren Studien zugleich die Kräfte wuchsen, den heißen Lebensmächten standzuhalten und sie zu bändigen, so wie man Rosse am Zügel führt. Lampusas Küche ragte in den Marmorfels hinein. Dergleichen Höhlen boten in alten Zeiten den Hirten Schutz und Unterkunft und wurden später gleich Zyklopenkammern in die Gehöfte eingebaut. Schon früh, wenn sie das Morgensüppchen für Erio kochte, sah man die Alte am Feuer stehen. Ich trat nur selten in diesen Teil der Rautenklause ein, da mir Lampusas Nähe ein beklommenes Gefühl erweckte, das ich gern vermied. Auch Bruder Otto sah ich oftmals bei der Alten am Feuer stehen. Ihm war das Glück wohl zu verdanken, dass mir mit Erio, dem Kind der Liebe von Silvia, zuteil geworden war. Wir taten damals bei den Purpurreitern Dienst im Feldzug, der den freien Völkern von Alta Plana galt und der dann scheiterte. Oft, wenn wir zu den Pässen ritten, sahen wir Lampusa vor ihrer Hütte stehen und neben ihr die schlanke Silvia im roten Kopftuch und im roten Rock. Bruder Otto war neben mir, als ich die Nelke, die Silvia aus ihrem Haar genommen und in den Weg geworfen hatte, aus dem Staube hob, und warnte mich im Weiterreiten vor der alten und vor der jungen Hexe, spöttisch, doch mit besorgtem Unterton. Und doch ging ich in ihrer Hütte bald ein und aus. Als wir nach unserem Abschied an die Marina wiederkehrten und in die Rautenklause zogen, erfuhren wir von der Geburt des Kindes. Und auch davon, dass Silvia es zurückgelassen hatte und mit fremdem Volk davongegangen war. Die Nachricht kam mir ungelegen. Vor allem, da sie mich am Beginn eines Abschnitts traf, der nach den Plagen der Kampagne den stillen Studien vorbehalten war. Daher erteilte ich Bruder Otto Vollmacht, Lampusa aufzusuchen und ihr zuzubilligen, was ihm angemessen schien. Wie sehr erstaunte ich indessen, dass er das Kind und sie sogleich in unseren Haushalt aufgenommen hatte. Und doch erwies sich dieser Schritt sehr bald als für uns alle segensreich. Freilich bedurfte es, die Dinge so ins Lot zu bringen, der Unbefangenheit, die Bruder Otto eigentümlich war. Er nannte die Menschen gern die Optimaten, um anzudeuten, dass alle zum eingeborenen Adel dieser Welt zu zählen sind und dass ein jeder von ihnen uns das Höchste spenden kann. Lampusa nahm sich gleich nach ihrem Einzug der Wirtschaft an. Die Arbeit ging ihr leicht vonstatten. Und auch im Garten hatte sie keine dürre Hand. Silvias Name fiel niemals zwischen uns. An Erio empfand ich den natürlichen Genuss der Vaterschaft, sowie den geistigen der Adoption. Eines Morgens, als ich von der Terrasse aus auf die Marina blickte, erschienen ihre Wasser mir tiefer und leuchtender, als ob ich sie zum ersten Male mit ungetrübtem Sinn betrachtete. Im gleichen Augenblicke fühlte ich, fast schmerzhaft, dass das Wort von den Erscheinungen sich löste, wie die Sehne vom allzu straff gespannten Bogen springt. Ich hatte ein Stückchen vom Iris-Schleier dieser Welt gesehen. Und von Stund an leistete die Zunge mir nicht mehr den gewohnten Dienst, doch zog zugleich ein neues Wachsein in mich ein. Ich hatte nie zuvor geahnt, dass Sprechen solche Qual bereiten kann. Es war ein Glück, dass Bruder Otto mich begleitete und dass er behutsam mit mir vorwärts schritt. Bald spürten wir, wie uns das Leben förderte und wie uns eine neue Sicherheit ergriff. Das Wort ist König und Zauberer zugleich. Wir gingen vom hohen Beispiel des Linnaeus aus, der mit dem Marschallstab des Wortes in das Chaos der Tier- und Pflanzenwelt getreten war. Und wunderbarer als alle Reiche, die das Schwert erstritt, wehrt seine Herrschaft über Blütenwiesen und über die Legionen des Gewürms. Nach seinem Vorbild trieb auch uns die Ahnung, dass in den Elementen Ordnung walte. Was unsere Mühen dann überreich belohnte, das war die Einsicht, dass Maß und Regel in den Zufall und in die Wirren dieser Erde unvergänglich eingebettet sind. Wie kam es, dass wir die Arbeit nicht im Stiche ließen, als der Oberförster in unserem Gebet an Macht gewann und als der Schrecken sich verbreitete? Wir hatten eine Ahnung der Heiterkeit gewonnen, vor deren Glanze die Truggestalten sich verflüchtigten. Der Oberförster war uns seit langem als alter Herr der Mauretania bekannt. Sein Reichtum galt als ungeheuer. Und auf den Festen, die er in seinem Stadthaus feierte, regierte Überfluss. Ich hatte oft Gelegenheit, ihn nahe zu sehen. Und mich berührte ein Hauch von alter Macht, der ihn von seinen Wäldern her umwitterte. Damals empfand ich auch das Starre an seinem Wesen kaum als störend. Denn alle Mauretanier nehmen im Lauf der Zeit den automatischen Charakter an. Damals war seine Nähe uns angenehm. Wir lebten im Übermute und an den Tafeln der Mächtigen der Welt. Ich hörte später Bruder Otto über unsere Mauretanierzeiten sagen, dass ein Irrtum erst dann zum Fehler würde, wenn man in ihm beharrt. Es gibt Epochen des Niederganges, in denen sich die Form verwischt, die innerst dem Leben vorgezeichnet ist. Wenn wir in sie geraten, taumeln wir als Wesen, die des Gleichgewichts ermangeln, hin und her. Wir sinken aus dumpfen Freuden in den dumpfen Schmerz. Wir weben in abgeschiedenen Zeiten oder in fernen Utopien, indes der Augenblick verfließt. Sobald wir dieses Mangels inne wurden, strebten wir aus ihm hinaus. Wir spürten Sehnsucht nach Präsenz, nach Wirklichkeit und wären in das Eis, das Feuer und den Äther eingedrungen, um uns der Langeweile zu entziehen. Wie immer, wo der Zweifel sich mit Fülle paart, bekehrten wir uns zur Gewalt. Und ist nicht sie das ewige Pendel, das die Zeiger vorwärts treibt, sei es bei Tage, sei es in der Nacht? Also begannen wir von Macht und Übermacht zu träumen. Bei solcher Neigung war es unvermeidlich, dass Mauretanier sich uns näherten. Wir wurden durch den Capitano, der den großen Aufstand in den iberischen Provinzen erledigt hatte, eingeführt. Zu den Zielen ihrer Köpfe zählte die artistische Behandlung der Geschäfte dieser Welt. Sie verlangten, dass die Macht ganz ohne Leidenschaft und göttergleich gehandhabt würde. Und entsprechend sandten ihre Schulen einen Schlag von klaren, freien und stets fürchterlichen Geistern aus. Wenn der Mensch den Halt verliert, beginnt die Furcht, ihn zu regieren. Und in ihren Wirbeln treibt er blind dahin. Bei den Mauretaniern aber herrschte unberührte Stille, wie im Zentrum des Zyklons. Wenn man in den Abgrund stürzt, soll man die Dinge in dem letzten Grad der Klarheit wie durch überschärfte Gläser sehen. Gerade wenn der Schrecken herrschte, nahmen die Kühle der Gedanken und die geistige Entfernung zu. Bei den Katastrophen herrschte gute Laune. und man pflegte über sie zu scherzen, wie die Pächter einer Spielbank über die Verluste ihrer Klientel. Bei den Mauretaniern konnte man die Spiele lernen, die den Geist, den nichts mehr bindet und der selbst des Spottes müde wurde, noch erfreuen. Daher schien es sonderbar, dass man in diesem hellen, schattenlosen und abstraktesten der Räume auf Figuren wie den Oberförster stieß. Dennoch werden immer, wenn der freie Geist sich Herrschaftssitze gründet, auch die Autochthonen sich ihm zugesellen. Sie sind die alten Kenner der Macht und sehen eine neue Stunde tagen, die Tyrannis wieder aufzurichten, die seit Anbeginn in ihren Herzen lebt. Dann entstehen die feinsten Kämpfe, die im Innern der Macht entbrennen. Kämpfe zwischen Bildern und Gedanken, Kämpfe zwischen den Idolen und dem Geist. In solchen Zwisten musste mancher schon erfahren, wo die List der Erde ihren Ursprung hat. So war es auch mir ergangen, als ich, um nach dem verschollenen Fortunio zu suchen, in das Jagdgebiet des Oberförsters eingedrungen war. Seit jenen Tagen kannte ich die Grenzen, die dem Übermut gezogen sind, und vermied, den dunklen Saum der Forsten zu betreten. Als ich nach Fortunio suchte, war ich in den Nordrand dieser Wälder eingedrungen, während unsere Rautenklause unweit ihres Südpunkts lag, der das Burgundische berührt. Bei unserer Rückkehr fanden wir die alte Ordnung an der Marina nur gleich einem Schatten vor. Bis dahin hatte sie fast seit Carolus Zeiten unversehrt gewaltet. Der Krieg vor Alta Plana aber, den man führte, wie man gegen Türken kämpft, schnitt tiefer ein. Er härte gleich einem Frost, der in den Bäumen das Kernholz sprengt und dessen Wirkung oft erst nach Jahren sichtbar wird. In diesen ersten Zeiten hörten wir vom Oberförster kaum. Doch seltsam war es, wie im gleichen Maße, in dem die Schwächung zunahm, sich näherte. Wie im Gebirge ein dichter Nebel die Wetter kündet, ging dem Oberförster eine Wolke von Furcht voraus. Die Furcht verhüllte ihn. Er konnte erst wirken, wenn die Dinge aus sich selbst heraus ins Wanken kamen. Dann aber lagen seine Wälder günstig für den Zugriff auf das Land. In guten Zeiten hatte man der Händel, die von je auf der Campagna spielten, kaum geachtet. Und das mit Recht, da sich dergleichen an allen Orten wiederfinden, wo Hirten und Weidesteppen sind. In jedem Frühjahr gab es Streitigkeiten um das noch ungebrannte Vieh und dann die Kämpfe an den Wasserplätzen, sobald die Trockenheit begann. Vor allem aber war das Volk der Hirten wild und ungezähmt. Ihr Stand vererbte sich seit Anbeginn vom Vater auf den Sohn. Und wenn sie in zerlumptem Kreis um ihre Feuer saßen, mit Waffen in der Faust, wie die Natur sie wachsen lässt, dann sah man wohl, dass sie sich von dem Volke unterschieden, das an den Hängen die Rebe baut. So fachte jeder Totschlag ein langes Rachefeuer an. Und es gab Sippen und Familienfäden, von deren Ursprung längst die Kunde erloschen war und die doch Jahr für Jahr den Blutzoll forderten. Daneben gab es noch freie Hirten, die reich begütert waren, wie die Bataks und Belovars. Nach Alta Plana aber gewann, was sonst zum Lauf der Dinge zählte, unheilvollen Sinn. Oft dringt in den erschöpften Körper das Verderben durch Wunden, die der Gesunde kaum bemerkt. Die ersten Zeichen wurden nicht erkannt. Als die Gerüchte von Tumulten aus der Campagna drangen, schien es, dass die alten Blutrachezwiste sich verschärften. Doch bald erfuhr man, dass neue und ungewohnte Züge sie verdüsterten. Der Kern von roher Ehre, der die Gewalt gemildert hatte, ging verloren. Die reine Untat blieb bestehen. Es pflegte dann Gesindel, das unter Führung von Leuten aus den Wäldern stand, nachts vor den Höfen zu erscheinen. Und wenn der Einlass ihm verweigert wurde, schränkte es die Schlösser mit Gewalt. Man nannte diese Banden auch die Feuerwürmer, denn sie gingen die Tore mit Balken, auf denen kleine Lichter glühten, an. Von anderen wurde dieser Name dahin ausgedeutet, dass sie nach geglücktem Sturme den Leuten mit Feuer zuzusetzen pflegten, um zu erfahren, wo das Silber verborgen war. Auf alle Fälle hörte man von ihnen, dass Niederste und Unterste des Menschen fähig sind. Weitaus bedrohlicher erschien der Umstand, dass alle diese Taten, die nach dem Richter schrien, kaum noch Sühne fanden. Ja, es kam so, dass man von ihnen nicht mehr laut zu sprechen wagte und dass die Schwäche ganz offensichtlich wurde, in der das Recht sich gegenüber der Anarchie befand. Die Rolle, die der Oberförster in diesen Wirren, die sehr fein in seinen Wäldern ausgesponnen wurden, spielte, war die der Ordnungsmacht. Denn während seine niederen Agenten, die in den Hirtenbünden saßen, den Stoff der Anarchie vermehrten, drangen die Eingeweihten in die Ämter und Magistrate, ja selbst in Klöster ein, und wurden dort als starke Geister, die den Pöbel zu Paaren treiben würden, angesehen. Der Oberförster glich einem bösen Arzte, der zunächst das Leiden fördert, um sodann dem Kranken die Schnitte zuzufügen, die er im Sinne hat. Wohl gab es in den Magistraten Köpfe, die das Spiel durchschauten, doch fehlte ihnen es zu hindern die Gewalt. An der Marina hatte man seit jeher fremde Truppen in Sold gehalten. Und solange die Dinge in Ordnung waren, war man gut bedient. Als nun die Händel bis an die Ufer drangen, suchte ein jeder, die Söldner zu gewinnen. Und Biedenhorn, ihr Führer, stieg über Nacht zu hoher Geltung auf. Es konnte ihm wenig daran liegen, auf eine Wendung einzuwirken, die ihm so günstig war. Vielmehr begann er, den Schwierigen zu spielen und hielt die Truppen zurück wie Geld, das man auf Zinsen legt. Die Kontingente, die den Kapitänen des Oberförsters zur Verfügung standen, waren zunächst gering. Auch wurden sie vereinzelt, wie Gendarmerie, ins Feld gebracht. Das galt vor allem für die Jäger, die wir häufig um die Rautenklause streichen sahen und die leider auch in Lampusas Küche vesperten, das Waldgelächter. Wie es im Buche steht, klein, blinzelnd und mit dunklen Hängebärten in den zerfressenen Gesichtern. Ein Rotwelsch sprechend, das von allen Zungen das Übelste sich angeeignet hatte und wie aus blutigem Kot gebacken war. Wir fanden sie mit minderen Waffen, mit Schlingen, Garnen und gekrümmten Dolchen, die sie Blutzapfer nannten, ausgerüstet. Dann tauchten auch die Förster auf, die man oft an den Reben hängen und auf den Hügeln bei der Arbeit sah. Die Art, in der sie sich in Feld und Flur bewegten, war noch bestürzender als die der Jäger, denn sie durchstreiften den altgepflügten Grund wie Heideland, in dem sie weder Weg noch Grenze achteten. Aus solchen Zeichen ließ sich erraten, was von dem Alten, der tief in seinen Wäldern lauerte, noch zu erwarten war. Ihm, der den Pflug, die Rebe und die gezähmten Tiere hasste und dem die lichte Siedlung und das offene Menschenwesen zuwider waren, war es um Herrschaft über solche Fülle nicht zu tun. Ihm ging das Herz erst auf, wenn auf den Trümmern der Städte Moos und Efeu grünten. Das Beste, was auf dem Territorium des Oberförsters hauste, war noch ein Schlag von rüden Kerlen, deren Lebenslust im Spüren und im Hetzen ruhte und die dem Alten ergeben waren, vom Vater auf den Sohn. Das waren die Weitgerechten. Während jene niederen Jäger, die wir an der Marina sahen, aus sonderbaren Dörfern stammten, die der Alte im tiefen Tannicht unterhielt. Was immer aus der Welt in ihnen untertauchte, das gaben diese Wälder mit Zins und Zinseszins aus ihrem Schoß zurück. Mit diesen Scharen gingen Raub und Händel Land aus, Land ein. Doch stammten aus den Wäldern auch die zierlichen Betrüger, die mit Wagen und Dienerschaft erscheinen und die man selbst an Fürstenhöfen trifft. So floss von hier ein dunkler Blutstrom in die gebahnte Welt. Als Schutzherr der Vagantenheimat war der Alte auch draußen in der Welt von großer, verborgener und weit verzweigter Macht. Wo immer die Gebäude, wie Menschenordnung sie errichtet, brüchig wurden, schoss seine Brut wie Pilzgeflecht hervor. Sie wob und wirkte, wo Knechte dem angestammten Hause die Gefolgschaft weigerten, wo man auf Schiffen im Sturme meuterte, wo man den Schlachtenkönig im Stiche ließ. Wie in den Tiegeln der Alchemisten der Diamant aus niederer Kohlenglut erstrahlt, so wuchsen in den Waldgenisten zuweilen Weiber von erlesener Schönheit auf. Sie dienten ihm als Lockvögel feinster Sorte, wo immer in der Welt er in Geschäfte verwickelt war. Wer sich den trügerischen Blüten, die dem Sumpf entsprossen waren, nahte, verfiel dem Banne, der die Niederung regiert. Und schon so manchen sahen wir in unseren Mauretanierzeiten untergehen. Das war der Stand der Dinge im 7. Jahre nach Alta Plana. Und auf diesen Feldzug führten wir die Übel, die das Land verdüsterten, zurück. Zwar hatten auch wir beide daran teilgenommen und das Gemetzel vor den Pässen bei den Purpurreitern mitgemacht, doch nur, um unsere Lebenspflicht zu leisten. Und in diesem Stande lag es uns ob, zu schlagen. Nicht aber nachzugrübeln, wo Recht und Unrecht war. Wie man indessen dem Arme leichter als dem Herzen gebieten kann, so lebte unser Sinn bei jenen Völkern, die ihre angestammte Freiheit gegen jede Übermacht verteidigt hatten. Und wir erblickten in ihrem Siege mehr als Waffenglück. Hinzu kam, dass wir auf Alta Plana Gastfreundschaft gewonnen hatten. Denn vor den Pässen war der junge Ansgar, der Sohn des Wirtes von der Bodanalb, in unsere Hand gefallen und hatte Geschenke mit uns getauscht. Von der Terrasse sahen wir ganz in der Ferne die Bodanalb als eine blaue Matte, die tief im Heer der Gletscherzacken verborgen war. Und der Gedanke, dass auf ihrem Talhof zu jeder Stunde Sitz und Stätte wie für Brüder für uns bereitet war, verlieh uns Sicherheit. Als wir in unserer Vaterheimat hoch im Norden die Waffen wieder in die Rüstkammer eingeschlossen hatten, erfasste uns der Sinn nach einem Leben, das von Gewalt gereinigt war. Und wir gedachten unserer alten Studien. Wir kamen bei den Mauretaniern um ehrenvollen Abschied ein und wurden mit dem schwarz-rot-schwarzen Bande in die Feierzunft versetzt. Kaum waren aber Haus und Garten gerichtet und die Arbeit so gediehen, dass ihre ersten Früchte winkten, da glomm bereits der Mordbrandschimmer an der Campagna-Front der Marmorklippen auf. Als dann der Trubel auf die Marina übergriff, da waren wir gezwungen, Nachrichten einzuziehen, um mit der Art und Größe der Bedrohung vertraut zu sein. Auf der Campagna hatten wir den alten Belova, den wir im Scherze den Arnauten nannten und der häufig in Lampusas Küche zu treffen war. Er war sehr zuverlässig in Bezug auf alle Namen, mit denen das Volk die Blumen nennt, von denen es eine große Anzahl zu unterscheiden weiß. Er wusste dort bis zu den Wäldern Weg und Steg. In diesem Alten verkörperte sich das Beste, was die Weidegründe zu bieten hatten. Der alte Belova war 70-jährig, von hoher, hagerer Gestalt, mit weißem Barte, der zu dem schwarzen Haupthaar in sonderbarem Gegensatze stand. Als wir ihn kennenlernten, hatte der Alte eben seine dritte Frau genommen. Wenn er auf die Blutrachefäden zu sprechen kam, begannen seine Augen Glanz zu sprühen und wir begriffen, dass das Herz des Feindes ihn anzog wie ein übermächtiger Magnet, solange es lebendig schlug. Die Freundschaft war ihm mehr als ein Gefühl. Sie flammte nicht minder unbedenklich und unbezähmbar als der Hass. Allein durch diese Freundschaft fühlten wir uns gegen die Gefahren, die von der Campagna drohten, gut gedeckt. Wie manche Nacht, da wir im Bücherzimmer und im Herbarium still an der Arbeit saßen, flammte der Mordbrandschimmer am Klippenrande auf. Oft lagen die Dinge uns so nahe, dass, wenn der Nordwind wehte, ihr Klang zu uns herüberdrang. Wir hörten die Rambockstöße an das Hoftor schlagen und das Klagen des Viehs, das in Flammenstellen stand. Dann trug der Wind ganz leise das Gewirr von Stimmen herüber und den Ton der Glocken, die in den kleinen Hauskapellen läuteten. Und wenn dies alles jäh verstummte, lauschte das Ohr noch lange in die Nacht. Doch wussten wir, dass unserer Rautenklause kein Unheil drohte, solange noch der alte Hirte mit seiner wilden Sippe in der Steppe lag. An der Marinafront der Marmorklippen hingegen durften wir auf Beistand eines Christenmönches zählen. Des Paters Lampros aus dem Kloster der Maria Lunaris, die man im Volke als die Falsifera verehrt. In diesen beiden Männern, dem Hirten und dem Mönche, trat die Verschiedenheit zutage, wie sie der Boden auf die Menschen nicht minder als auf die Pflanzen übt. Im alten Bluträcher lebten die Weidegründe, in die noch nie das Eisen einer Pflugschar eingeschnitten hatte, wie in dem Priester die Weinbergskrume, die in den vielen hundert Jahren durch die Sorge der Menschenhand so fein wie Sanduhrstaub geworden war. Wir fanden in Pater Lampros einen Mann, der etwa 50 Jahre zählen mochte, von mittlerer Gestalt und feinem Gliederbau. Er vermied die Diskussion. Auch wirkte er im Schweigen stärker als im Wort. Ähnlich hielt er es in der Wissenschaft, in der er zu den Meistern zählte, ohne sich am Streit der Schulen zu beteiligen. Sein Grundsatz war, dass jede Theorie in der Naturgeschichte einen Beitrag zur Genesis bedeutet, weil der Menschengeist in jedem Alter die Schöpfung von Neuem konzipiere und dass in jeder Deutung nicht mehr an Wahrheit lebe, als in einem Blatte, das sich entfaltet und gar bald vergeht. Aus diesem Grunde nannte er sich auch Philobius, der in den Blättern lebt, in jener wunderlichen Mischung von Bescheidenheit und Stolz, die ihm zu eigen war. Es hieß, dass Pater Lampros einem altburgundischen Geschlecht entstamme, doch sprach er niemals über die Vergangenheit. Auch darin verrieten sich die beiden Pole seines Wesens, Bescheidenheit und Stolz. Bald weilten wir häufig im Kloster der Falciferer, sei es im Blumengarten, sei es in der Bibliothek. Auf diese Weise gedieh unsere Florula weit reicher als bisher, da Pater Lampros seit vielen Jahren an der Marina sammelte und wir nie von ihm gingen ohne einen Stoß Herbarienblätter, die er mit eigener Hand beschriftet hatte. Pater Lampros war in den Gang der Dinge vollkommen eingeweiht. Er übersah das Spiel, das getrieben wurde, wohl besser als jeder andere. Und daher kam es uns seltsam vor, dass er in seinem klösterlichen Leben sich nicht berühren ließ. Es schien vielmehr, als ob in gleichen Graden, in denen die Gefahr sich näherte, sein Wesen sich erheiterte und stärker leuchtete. Wie dem auch sei, wenn Pater Lampros die Sicherheit für sich verschmähte, so zeigte er sich doch getreu um uns besorgt. Oft kamen seine Zettel, die er als Philobius unterschrieb, und mahnten uns hier oder dort nach einer seltenen Blume, die gerade blühe, auf Exkursion zu gehen. Wir ahnten dann, dass er uns zu bestimmter Stunde an entferntem Orte wissen wollte, und handelten danach. Er mochte diese Form wohl wählen, weil er vieles unter Siegeln, die unverletzlich sind, erfuhr. Als die Vernichtung stärker an die Marmorklippen brandete, lebten Erinnerungen an unsere Mauretanierzeiten in uns auf. Und wir erwogen den Ausweg der Gewalt. Noch hielten die Mächte an der Marina sich so die Waage, dass geringe Kräfte den Ausschlag geben konnten. Wir erwogen, mit Belovar und seiner Sippe nachts auf die Jäger Jagd zu machen und jeden, der uns ins Garn geriet, zerfetzt am Kreuzweg aufzuhängen, um so den Geuchen aus den Tannichdörfern in einer Sprache zuzusprechen, wie sie ihnen allein verständlich war. Wenn wir indessen im Herbarium oder in der Bibliothek die Lage gründlicher besprachen, entschlossen wir uns immer fester, allein durch reine Geistesmacht zu widerstehen. Nun brach für uns an der Marina eine sonderbare Zeit heran. Indes die Untat im Lande wie ein Pilzgeflecht im morschen Holze wucherte, versenkten wir uns immer tiefer in das Mysterium der Blumen. Und ihre Kelche schienen uns größer und leuchtender als sonst. Vor allem aber setzten wir unsere Arbeit an der Sprache fort. Denn wir erkannten im Wort die Zauberklinge, vor deren Strahle die Tyrannenmacht erblasst. Dreieinig sind das Wort, die Freiheit und der Geist. Ich darf wohl sagen, dass die Mühe uns gedieh. An manchem Morgen erwachten wir in großer Heiterkeit und wir verspürten auf der Zunge den Wohlgeschmack, wie seiner der Mensch im Stande der höheren Gesundheit teilhaftig wird. Dann fiel es uns nicht schwer, die Dinge zu benennen und wir bewegten uns in der Rautenklause wie in einem Raume, der in den Kammern magnetisch aufgeladen war. Dann fiel es uns wie Schuppen von den Augen und wir begriffen es. So wie die Dinge in den Gedichten leben, im Glanze seiner Unzerstörbarkeit. Oft meinte Bruder Otto, dass dies der Sinn des Lebens sei, die Schöpfung im Vergänglichen zu wiederholen. So wie das Kind im Spiel das Werk des Vaters wiederholt. Das sei der Sinn von Saat und Zeugung. Von Bau und Ordnung. Von Bild und Dichtung. Dass in ihnen das große Werk sich künde, wie in Spiegeln aus buntem Glase, das gar bald zerbricht. Es graute für uns mancher Morgen, an dem wir zagend durch die Rautenklause schritten, und freudlos sannen wir im Herbarium und in der Bibliothek. Dann pflegten wir die Läden festzuschließen und lasen bei Licht vergilbte Blätter und Skripturen, die uns dereinst auf mancher Fahrt begleiteten. An solchen Tagen, die der Spleen regierte, schlossen wir auch die Türen, die zum Garten führten, da uns der frische Blumenduft zu feurig war. Am Abend schickten wir Erio in die Felsenküche, damit Lampusa ihm einen Krug von jenem Weine fülle, der im Kometenjahr gekeltert war. Wenn dann das Rebholzfeuer im Kamine flammte, setzten wir nach einem Brauche, den wir uns in Britannien angeeignet hatten, die Duftamphoren auf. Zu diesen trüben Festen brannten wir schwere Kerzen aus Bienenwachs. Sie stammten noch aus der Abschiedsgabe des provenzalen Ritters Deodat, der längst im wilden Taurus gefallen war. So leerten wir das Glas auf alte und ferne Freunde und auf die Länder dieser Welt. Uns alle fasst ja ein Bangen, wenn die Lüfte des Todes wehen. Dann essen und trinken wir im Sinnen, wie lange an diesen Tafeln noch der Platz für uns bereitet ist. Denn die Erde ist schön. Daneben bedrückte uns ein Gedanke, der allen, die an Werken des Geistes schafften, geläufig ist. Wir hatten so manches Jahr beim Studium der Pflanzen verbracht und dabei Öl und Mühe nicht gespart. Nun fielen die ersten reifen Früchte uns in den Schoß. Wir lebten in Zeiten, in denen der Autor zur Einsamkeit verurteilt ist. Und dennoch hätten wir bei diesem Stande der Dinge gar manches gern gedruckt gesehen. Nicht um des Nachruhms willen, der ja nicht minder zu den Formen des Wahnes als der Augenblick gehört. Sondern weil sich im Druck das Siegel des Abgeschlossenen und Unveränderlichen verbirgt, an dessen Anblick sich auch der Einsame ergötzt. Wir gehen lieber, wenn die Dinge in Ordnung sind. Doch hatten wir zum Trost den Spiegel Nigromontans. Er stammte aus dem Nachlass meines alten Lehrers. Und seine Eigenschaft war die, dass sich die Sonnenstrahlen durch ihn zu einem Feuer von hoher Kraft verdichteten. Nigromontamus meinte, dass alles, was man mit Hilfe dieses Spiegels entflammen würde, im Unsichtbaren weit sicherer als hinter Panzertüren aufgehoben sei. Es würde durch eine Flamme, die weder Rauch noch niedere Röte zeige, in Reiche, die jenseits der Zerstörung liegen, überführt. Nigromontanus nannte das die Sicherheit im Nichts. Und wir beschlossen, sie zu beschwören, wenn die Stunde der Vernichtung gekommen war. Neben dem Spiegel lag noch eine kleine Lampe, die auch aus Bergkristall geschnitten und mit dem Zeichen der Vesta versehen war. Sie war bestimmt, die Kraft des Feuers für Stunden der Sonnenferne zu bewahren oder für Augenblicke, in denen Eile geboten war. Es fiel uns auf, dass jene Tage, an denen uns der Spleen erfasste, auch Nebeltage waren, an denen das Land sein heiteres Gesicht verlor. Bei solchem Wetter fühlten wir uns der Augenkraft beraubt und spürten, dass sich das Unheil wie unter einem dichten Mantel ins Land einschlich. Es schien uns nämlich, als ob das Land sich in der Form veränderte, als ob sich seine Wirklichkeit verminderte. Daher beschlossen wir auch an diesen Nebeltagen auf Exkursion zu gehen. Auch war es stets ein ganz bestimmtes Kraut, das zu erbeuten wir uns zum Ziele setzten. Wir suchten, wenn ich so sagen darf, im Chaos uns an Linnaeus Wunderwerk zu halten, das einen der Säulentürme stellt, von denen der Geist die Zonen des wilden Wachstums überblickt. In diesem Sinne spendete ein kleines Pflänzlein, das wir brachen, uns oft großen Schein. Obwohl sich auf den Weidegründen viel verändert hatte, waren uns doch die alten Pfade noch vertraut. Sie führten durch die Ruinen reicher Höfe, die nun ein kalter Brandgeruch durchwob. Wir sahen in den eingestürzten Ställen die Knochen des Viehs bleichen. Im Innenhofe türmte sich der Hausrat, wie er von den Feuerwürmern aus den Fenstern geworfen und dann geplündert worden war. Von den Kadavern, die auf den Weiden faulten, waren Seuchen aufgestiegen und hatten das große Sterben in die Herden eingeführt. So bringt der Untergang der Ordnung niemandem Heil. Nach einer Stunde stießen wir auf den Hof des alten Belova, der fast allein an alte Zeiten erinnerte. Denn er lag reich an Vieh und unversehrt im Kranze der grünen Weiden da. Der Grund lag darin, dass Belova zugleich ein freier Hirte und Sippenführer war und dass er seit Beginn der Wirren sein Gut von allem streifenden Gesindel sauber gehalten hatte, so dass seit langem kein Jäger und kein Feuerwurm sich traute, auch nur von ferne an ihm vorbeizugehen. Wir hatten uns am Morgen, als wir die Nebel aus den Wäldern bis an die Marmorklippen kochen sahen, vorgenommen, nach dem roten Waldvögelein zu fahnden und hatten uns, nachdem Lampusa das Frühstück zugerüstet, bald auf den Weg gemacht. Das rote Waldvögelein ist eine Blume, die vereinzelt in Wäldern und Dickichten gedeiht und führt den Namen Rubra, den Linnaeus ihr verliehen, im Unterschiede zu zwei blassen Arten, doch blüht es seltener als sie. Da diese Pflanze die Stellen liebt, an denen die Dickungen sich lichten, meinte Bruder Otto, dass sie vielleicht am besten bei Köppels Bleek zu suchen sei. So nannten die Hirten einen alten Kahlschlag, der an dem Orte liegen sollte, an dem der Waldrand in die Sichel des Fillerhornes mündet und der verrufen war. Gleich hinter seiner Grenze setzte ein tolles Nebeltreiben ein, das alle Formen verwischte und uns bald Weg und Steg verlieren ließ. Die Ödnis schien an diesem Tag belebter, denn wir hörten Rufe und glaubten, Gestalten zu erkennen, die nah im Dunst an uns vorüberglitten, doch ohne uns zu sehen. Nachdem wir einen dichten Saum von Schlehdorn und Kornellen durchbrochen hatten, traten wir in den Hochwald ein, in dessen Gründen noch nie der Schlag der Axt erklungen war. Die alten Stämme, die den Stolz des Oberförsters bildeten, standen im feuchten Glanz wie Säulen, deren Kapitelle der Dunst verbarg. Wir schritten unter ihnen wie durch weite Vestibüle. Behutsam und oft verharrend pirschten wir einen flachen Hügel an, bis Bruder Otto, der ein wenig voraus war, mir zurief, dass die Rodung ganz nahe sei. Das war der Augenblick, in dem ich das rote Waldvögelein, nach dem wir suchten, im Dämmer schimmern sah. Und freudig eilte ich darauf zu. Bei solchen Funden pflegte ich, ehe ich sie berührte, Bruder Otto anzurufen, dass er die Freude mit mir teile. Doch als ich eben den Blick zu ihm erheben wollte, hörte ich einen Klagelaut, der mich erschrecken ließ. Ich sah ihn wie gebannt dicht vor mir auf der Hügelkuppe stehen, und als ich zu ihm eilte, hob er die Hand und lenkte meinen Blick. Da fühlte ich es wie mit Krallen mir nach dem Herzen greifen. Denn vor mir ausgebreitet lag die Stätte der Unterdrückung in ihrer vollen Schmach. Wir standen hinter einem kleinen Busche und schauten auf die Rodung von Köppelsbleek hinaus. Das Wetter hatte sich geändert, denn wir erblickten von den Nebelschwaden, die uns seit den Marmorklippen begleitet hatten, hier keine Spur. Die Dinge traten vielmehr in voller Deutlichkeit hervor. Auch waren die Vogelstimmen nun verstummt. Und nur ein Kuckuck lichterte, wie es die Sitte seiner Sippschaft ist, am dunklen Waldrand hin und her. Bald nah, bald ferner hörten wir sein spöttisches und fragendes Gelächter Kuckuck, Kuckuck rufen. Die Rodung war mit dürrem Grase überwachsen. Von diesem trockenen Bestande hoben sich seltsam frisch zwei große Büsche ab. Sie wuchsen zu beiden Seiten einer alten Scheuer. Das Licht, das sie beschien, war zwar kein Sonnenlicht, doch gleißend und schattenlos und hob den weißgetünchten Bau sehr scharf hervor. Über dem dunklen Tore war am Giebelfelde ein Schädel festgenagelt. Auch an den Bäumen, die die Rodung säumten, bleichten Totenköpfe, von denen mancher, dem in den Augenhöhlen schon Moos gewachsen war, mit dunklem Lächeln uns zu mustern schien. Ich hörte, wie Bruder Otto halb träumend flüsterte: Ja, das ist Köppelsbleek. Das Innere der Scheune lag fast im Dunkel. Und wir erkannten nur dicht am Eingang eine Schinderbank mit aufgespannter Haut. Dahinter schimmerten noch bleiche, schwammige Massen aus dem finsteren Grund. Dann fiel der Schatten eines großen Vogels auf den Platz. Er rührte von einem Geier, der mit ausgezackten Schwingen auf das Kardenfeld herniederstieß. Erst als wir ihn bis an den roten Hals langsam im aufgewühlten Grunde schnäbeln sahen, erkannten wir, dass dort ein Männlein mit der Hacke am Werke war und dass der Vogel seine Arbeit begleitete, so wie der Rabe dem Fluge folgt. Dann hörten wir, wie zur Begleitung im Tannicht den Wind sich wiegen, so dass die bleichen Schädel an den Bäumen im Chore klapperten. Das klang so hölzern und beinern, wie im Reich des Todes ein Marionettenspiel. Zugleich trieb mit dem Winde ein zäher, schwerer und süßer Hauch der Verwesung an, der uns bis in das Mark der Knochen erzittern ließ. Wir fühlten, wie in unserem Innern die Lebensmelodie auf ihre dunkelste, auf ihre tiefste Seite übergriff. Wir wussten später nicht zu sagen, wie lange wir diesen Spuk betrachtet hatten. Vielleicht nicht länger als einen Augenblick. Dann, wie erwachend, fassten wir uns an den Händen und stürzten in den Hochwald des Fillerhorns zurück, indes der Kuckucksruf uns höhnend geleitete. Nun kannten wir die üble Küche, aus der die Nebel über die Marina zogen. Da wir nicht weichen wollten, hatte der Alte sie uns ein wenig deutlicher gezeigt. Uns hatte der Totentanz auf Köppels Blick im Innersten geschreckt. Und schaudernd standen wir im tiefen Walde. Nun aber begann die Scham uns zu ergreifen. Und es war Bruder Otto, der verlangte, dass wir uns gleich noch einmal an die Rodung zurückbegeben sollten, weil das rote Waldvögelein nicht in das Fundbuch eingetragen worden sei. Wir pirschten also, ohne uns an den Kuckucksruf zu kehren, wieder bis an den kleinen Hügel vor und suchten dann im Laube das Pflänzlein auf. Nachdem wir es noch einmal gut betrachtet hatten, hob Bruder Otto seinen Wurzelstock mit unserem Spatel aus. Dann maßen wir das Kraut in allen seinen Teilen mit dem Zirkel aus und trugen mit dem Datum auch die Einzelheiten des Fundorts in unser Büchlein ein. Als wir bei den drei Pappeln das Fillerhorn verließen, begann bereits die bleiche Sichel des Mondes sich in Gold zu färben. Und die Sterne traten am Firmament hervor. Im Binsengrunde stießen wir auf den alten Billower, der in der Dämmerung mit seinen Knechten und Hetzern auf unsere Spur gegangen war. Der Alte lachte, als wir ihm nachher beim Safranweine die rote Blume zeigten, die wir in Köppels Blick erbeutet hatten. Wir aber schwiegen und baten ihn beim Abschied, auf seinem schönen und unversehrten Hofe wohl auf der Hut zu sein. Am nächsten Tage ordneten wir lange Skripturen im Herbarium und in der Bibliothek und legten vieles schon brandgerecht. Wir hatten nun die Nähe der Gefahr erkannt. Dann saß ich noch ein wenig bei Beginn der Dunkelheit im Garten auf der Terrassenbrüstung, um mich am Duft der Blumen zu erfreuen. Indem ich so die Lilien beschaute, blitzte unten am Weinbergwege ein feiner blauer Lichtstrahl auf und schob sich tastend am Rebenhügel hoch. Dann hörte ich, wie vor der Rautenklausenpforte ein Wagen hielt. Obwohl wir Gäste nicht erwarteten, eilte ich doch der Lanzenottern wegen zum Tor hinab und sah dort einen starken Wagen stehen, der leise summte wie ein Insekt, das fast unhörbar schwirrt. Er trug die Farben, die der hohe Adel von Neuburgund sich vorbehalten hat. Und vor ihm standen zwei Männer, von denen der eine das Zeichen schlug, mit dem die Mauretanier sich in der Dunkelheit verständigen. Er nannte mir seinen Namen, Brak Mar, an den ich mich erinnerte, und stellte mich dann dem anderen vor, dem jungen Fürsten von Sunmyra, einem hohen Herrn aus neuburgundischem Geschlecht. Wir gingen in die Bibliothek, in der wir Bruder Otto trafen, und während Lampusa Wein und Gebäck aufsetzte, begannen wir mit unseren Gästen das Gespräch. Wir kannten Brak Mar bereits von früher. Er zählte zu jenem Schlage, den wir im Scherz die Tigerjäger nannten, weil man ihnen zumeist in Abenteuern, die exotischen Charakter trugen, begegnete, Er ging in die Gefahr, wie man zum Sport in klüftereiche Massive steigt. Ihm waren die Ebenen verhasst. Er hatte ein starkes Herz von jener Sorte, die nicht vor Hindernissen scheut. Den jungen Fürsten sahen wir abwesend in ganz anderer Art. Er mochte 20 Jahre kaum überschritten haben, doch stand zu diesem Alter ein Ausdruck schweren Leidens, den wir an ihm bemerkten, in sonderbarem Gegensatz. Ich hatte den Eindruck, dass hohes Alter und große Jugend sich in ihm vereinten. Das Alter des Geschlechtes und die Jugend der Person. Ich hatte wohl erwartet, dass in der letzten Phase des Ringens um die Marina der Adel in Erscheinung treten würde. Denn in den edlen Herzen brennt das Leiden des Volkes am heißesten. Ich hatte geglaubt, dass eines Tages aus den Schlössern und Burgen sich Bewaffnete erheben würden. Als ritterliche Führer im Freiheitskampf. Stattdessen sah ich diesen frühen Greis, der selbst der Stütze bedürftig war und dessen Anblick mir vollends deutlich machte, wie weit der Untergang schon vorgeschritten war. Ich hatte schon unten vor der Pforte geahnt, was diese beiden mit abgeblendeten Laternen zu uns führte. Und auch mein Bruder Otto schien es zu wissen, ehe noch ein Wort gefallen war. Dann bat uns Bragma um eine Schilderung der Lage, die Bruder Otto ihm bis ins Einzelne erstattete. Der Art, in der sie Bragma ergriff, war zu entnehmen, dass er über alle Kräfte und Gegenkräfte vortrefflich unterrichtet war. Es mag nun wunderlich erscheinen, dass Bragma in diesem Handel dem Alten entgegentreten wollte, obgleich doch beide in ihrem Sinnen und Trachten viel Ähnliches verband. Es drehte sich dabei im Grunde um einen der inneren Konflikte unter Mauretaniern, den hier in seinen Einzelheiten zu beschreiben nicht tunlich ist. Es sei nur angedeutet, dass zwischen dem ausgeformten Nihilismus und der wilden Anarchie ein tiefer Gegensatz besteht. Es handelt sich bei diesem Kampfe darum, ob die Menschensiedlung zur Wüste oder zum Urwald umgewandelt werden soll. Was Bragma betrifft, so waren alle Züge des späten Nihilismus an ihm sehr ausgeprägt. Ihm war die kalte, wurzellose Intelligenz zu eigen und auch die Neigung zur Utopie. Er fasste wie alle seinesgleichen das Leben als ein Uhrwerk auf und er erblickte in Gewalt und Schrecken die Antriebsräder der Lebensuhr. Und dennoch spürten wir eine leise Neigung zu Bragma. Nicht so sehr deshalb, weil er Herz besaß. Es war vielmehr ein feiner Schmerz an ihm, das Liebenswerte. Die Bitterkeit des Menschen, der sein Heil verloren hat. Im Denken suchte er das Leben nachzuzeichnen und hielt darauf, dass der Gedanke Zähne und Krallen zeigen muss. Doch glichen seine Theorien einem Destillate, in das die eigentliche Lebenskraft nicht überging. Es fehlte ihm das köstliche Ingredienz des Überflusses, das alle Speisen erst schmackhaft macht. In dieser Hinsicht war ihm der Oberförster überlegen, der die Gewalt wie einen guten alten Jagdrock trug, der stets bequemer wird, je öfter er sich mit Schlamm und Blut durchdrängt. Aus diesem Grunde hatte ich auch den Eindruck, dass Bragma sich auf ein böses Abenteuer einzulassen auf dem Sprunge stand. Bei solchen Treffen wurden die Ethiker noch immer von den Praktikern erlegt. Mit Bruder Otto dachte ich später oft an dies Gespräch zurück, das unter keinem guten Sterne stand. Wir sahen aus seinen Fragen, dass er das Übel verschlimmern würde, wie ein schlechter Arzt. Es war doch schließlich kein Zufall und kein Abenteuer, dass der Alte mit dem Lemurenvolke aus dem Wälderdunkel herauszutreten begann und Wirksamkeit entfaltete. Gelichter dieser Art ward früher gleich Gaudieben abgefertigt und sein Erstarken deutete auf tiefe Veränderungen in der Ordnung, in der Gesundheit, ja, im Heile des Volkes hin. Hier galt es anzusetzen und daher taten Ordnernot und neue Theologen, denen das Übel von den Erscheinungen bis in die feinsten Wurzeln deutlich war. Dann erst der Hieb des konsekrierten Schwertes. Aus diesem Grunde mussten die Einzelnen auch klarer und stärker in der Bindung leben als je zuvor. Als Sammler an einem neuen Schatz von Legitimität. Man lebt doch schon auf besondere Weise, wenn man nur einen kurzen Lauf gewinnen will. Hier aber galt es das hohe Leben, die Freiheit und die Menschenwürde selbst. Dergleichen Pläne freilich hielt Bragma, da er dem Alten mit gleicher Münze heimzuzahlen gedachte, für eitlen Firlefanz. Er hatte die Achtung vor sich selbst verloren. Und damit fängt alles Unheil unter Menschen an. Fast bis zum Morgengrauen sprachen wir fruchtlos hin und her. Wenn wir uns in den Worten nicht verstanden, so ging uns doch im Schweigen vieles auf. Der Fürst und Bragmar gedachten noch am gleichen Tage, die Weidegründe aufzusuchen. Und da sie weder Führung noch Begleitung annehmen wollten, empfahlen wir ihnen den alten Belovar. Dann gaben wir den beiden bis an die Stufen der Marmorklippenstiege das Geleit. Den Vormittag verbrachten wir in Sorge, indes der Wagen verlassen vor unserer Pforte stand. Am Mittag kam der alte Belovar, um uns zu melden, dass der junge Fürst mit Bragmar in aller Frühe auf seinem Hof erschienen war. Dort hatte ihn Bragmar, indem er ein bemaltes Pergament studierte, nach Punkten in den Wäldern ausgefragt. Dann waren sie wieder aufgebrochen und der Alte hatte ihnen aus seiner Sippe Speer nachgesandt. Die beiden waren in dem Striche zwischen dem Fillerhorne und dem Vorgehölz des roten Stieres in die Wälder eingetaucht. Die Nachricht lehrte uns, dass Schlimmes zu erwarten stand. Wir dachten an Fortunius' Schicksal, der doch ein Mensch von großen Gaben gewesen war und der sich lange mit den Wäldern beschäftigt hatte, ehe er in sie vorgestoßen war. Es war wohl seine Karte, die nach manchem Umweg in den Besitz von Bragmar geraten war. Wir teilten Pater Lamprus auf einem Zettel die Lage der Dinge mit und sandten Erio eilig zum Kloster der Falziferer. Seitdem der Fürst und Bragmar bei uns erschienen waren, fühlten wir uns beklommen. Doch sahen wir die Dinge nun schärfer als bisher. Wir spürten, dass sie kulminierten und dass wir würden schwimmen müssen, wie man im Strudel durch einen Engpass schwimmt. Nun hielten wir es für an der Zeit, den Spiegel Nigromontans bereitzuhalten und wollten durch ihn das Licht entzünden, solange die Sonne noch günstig stand. Wir stiegen auf den Altan und flammten auf die vorgeschriebene Weise am Himmelsfeuer durch die kristallene Scheibe die Leuchte an. Mit hoher Freude sahen wir die blaue Flamme sich niedersenken und bargen Spiegel und Leuchte in der Nische, in der die Laren stehen. Noch waren wir beschäftigt, uns wieder umzukleiden, als Erio mit der Antwort des Mönches wiederkam. Er hatte den Pater im Gebet getroffen, der ihm sogleich und ohne, dass er unseren Zettel gelesen hätte, ein Schreiben übergab. So überreicht man Ordre, die seit langem versiegelt in Bereitschaft sind. Wir sahen, dass die Botschaft zum ersten Male mit Lampros unterzeichnet war. Zum ersten Male war auch von Pflanzen in ihr nicht die Rede, sondern der Pater bat mich in kurzen Worten, den Fürsten aufzusuchen und für ihn zu sorgen. Auch fügte er hinzu, ich möchte nicht ohne Waffen gehen. Da galt es, eilig sich zu rüsten, und ich legte, mit Bruder Otto hastige Sätze wechselnd, den alten und lang bewährten Jagdrock an, der jedem Dorn gewachsen war. Mit Waffen freilich war es in der Rautenklause schlecht bestellt. Nur über dem Kamin hing eine Flinte, wie man sich ihrer zur Entenjagd bedient, doch mit gekürztem Lauf. Dies war das einzige Gerät, das wir in unserem Hause Waffe nennen konnten. Und Bruder Otto hängte mir die große Ledertasche um, auf deren Klappe Schlingen für erlegte Vögel gesponnen waren, indes im Inneren ein aufgenähter Gurt Patronen hielt. Als ich den großen Weidehof erreichte, brach schon die Dämmerung herein. Von Weitem erkannte ich bereits, dass dort Unruhe herrschte. Die Ställe leuchteten im Schein von Fackeln und dröhnten vom Gebrüll des Viehes, das hastig eingetrieben war. Ich traf einen Teil der Hirten in Waffen und erfuhr, dass andere noch in entfernten Gründen der Campagna weilten, wo Vieh zu bergen war. Im Hof empfing mich Sombor, der erste Sohn des Alten, ein Riese mit rotem Vollbart und mit einer Geißel, an deren Riemen bleierne Kugeln hingen, in der Hand. Er meldete, dass um die Mittagsstunde in den Wäldern Unruhe aufgekommen war. Dann waren aus den Moorgebüschen entlang dem Fillerhorne Scharen von Feuerwürmern und von Jägern hervorgetreten und hatten eine Herde abgetrieben, die dort im Vorwerk lag. Zwar hatte Sombor ihnen noch im Moore einen Teil der Beute wieder abgenommen, doch hatte er dabei auch Scharen von Förstern festgestellt, so dass ein Unternehmen zu erwarten stand. Bei diesem Stand der Dinge konnte ich nicht erwarten, dass Belovar mich bei dem Vorstoß in die Wälder begleiten würde. Da kannte ich jedoch den alten Streiter noch immer nicht gut genug und nicht den Eifer, dass er für Freunde fähig war. Sogleich verschwur er sich, dass Haus und Stall und Scheuern bis auf den Grund verbrennen sollten, ehe er mich an diesem Tage auch nur für einen Schritt alleine ließe, und übertrug dem Sohne Sombor die Sorge um den Hof. Er wählte nur eine Streifschar aus, in das er alle anderen dem Sohne Sombor zur Sicherung des Hofes überließ. Doch suchte er nur solche aus, die in den Sippenkämpfen schon ihren Mann getötet hatten. Damit gedachte der Alte, das Waldgelichter auszuputzen, nach Herzenslust. Dann stießen die Hundeknechte die Zwinge auf, in denen heulen schon die Meuten lärmten, die schlanken Hetzer und die schweren Beißer mit hellem und dunklem Geläut. Hechelnd und knurrend schossen sie hervor, den Hof erfüllend, an ihrer Spitze der schwere Leithund Leontodon. Die beiden Meuten waren des Alten stolz. Für seine Leichte hatte er den schnellen Steppenwindhund fortgezüchtet, mit dem der freie Araber sein Lager teilt und dessen Junge sein Weib an ihren Brüsten säugt. Es gab von allen Läufern dieser Erde nur den Geparden, der sie überflügeln konnte, und auch dieser nur auf der kurzen Bahn. Sie jagten die Beute zu Paaren, indem sie die Bogen schnitten und machten sie an den Schultern fest. Doch gab es auch Solofänger, die ihr Opfer am Halse niederrissen und hielten, bis der Jäger kam. In seiner schweren Meute zog der Alte die Molosser Dogge, ein herrliches lichtgelb und schwarz gestromtes Tier. Die Unerschrockenheit, die dieser Rasse eignet, wurde durch eingekreuztes Blut der Tibet-Dogge noch erhöht, die man in römischen Arenen gegen Auerochsen und Löwen kämpfen ließ. Wir schritten mit verlöschten Fackeln aus dem Tore und über die letzten Marken den Wäldern ohne Menschenrecht und Satzung zu, in denen kein Ruhm zu ernten war. Und ich empfand die Nichtigkeit von Glanz und Ehre und große Bitterkeit. Doch war es mir ein Trost, dass ich nicht wie beim ersten Male, als ich Fortunio suchte, im Banne magischer Abenteuer kam, sondern in guter Sache und berufen durch hohe Geistesmacht. Und ich beschloss, mich nicht der Furcht anheimzugeben und nicht dem Übermut. Noch in der Nähe des Hofes teilten wir zum Vormarsch ein. Wir schickten Späher aus und ließen ihnen die Hetzerkoppeln folgen, während der Haupttrupp mit der schweren Meute den Zug beschloss. Ich hatte meinen Platz zur Seite des alten Bluträchers bei der leichten Meute, und wir behielten von dort die Spitze im Gesicht. Als sie den Schilf- und Erlengürtel erreichte, der das Moor begrenzte, sahen wir sie stutzen. Dann drang sie in eine Lücke ein. Kaum war sie unserem Blick entschwunden, da hörten wir ein Rauschen in den nahen Büschen und dann ein lautes, höhnisches Gelächter in der Nacht. Nun wurde es rege im Rucht, wie wenn man Krähen am Schlafplatz stört. Es ging ein Brechen und Schleifen durch die Kiefernstücke und ein Rascheln entlang den dunklen Gräben, an denen der Alte die Entenhütten hielt. Zugleich ertönte das Moor von Pfiffen und wüsten Stimmen, als ob ein Rattenschwarm in ihm sich umtriebe. Wir hörten, wie das Gesindel sich ermutigte im Zuruf, durch den es im Schlamm der Gossen und der Banyos sich erkühnt, wenn es der Mehrzahl sicher ist. Inzwischen war auch der Haupttrupp mit der schweren Meute aufgelaufen, und wir bemerkten, dass vor diesem Spuk den Knechten das Zagen nahe kam. Da war es der alte Belovar, der seine Stimme mächtig erschallen ließ. Drauf, Kinder, drauf! Die Lumpenfische halten nicht Stich. Damit begann er, ohne sich umzublicken, vorzugehen, indem er die Schneiden seiner Doppelaxt im Mondlicht blinken ließ. Da folgten ihm auch die Knechte. Wir drückten in kleinen Rudeln durch Rohr und Busch. So suchten wir die Pässe zwischen Teichen, auf deren dunklen Spiegeln die Nixenrosen leuchteten, und schlichen durch dürres Schilf, von dessen schwarzen Kolben die Wolle blätterte. Bald hörten wir die Stimmen ganz nahe und spürten, wie das Sausen von Geschossen uns um die Schläfen strich. Nun mussten die Hundeknechte die Hetzer schärfen, dass ihr Fell sich sträubte, und ihre Lichter funkelten wie Kohlenglut. Dann wurde ihnen Lauf gegeben, und freudig winselnd schossen sie wie bleiche Pfeile durch das nächtliche Gestrüpp. Der Alte hatte zu Recht vorhergesagt, dass das Gelichter uns nicht trotzen würde. Kaum dass die Hunde angeschlagen hatten, hörten wir Klageschreie, die sich flüchtend im Busch verloren, und hinter ihnen das Geläut der Meute, die auf den Spuren zog. Wir eilten im Sturmschritt nach und sahen, dass jenseits des Gestrüpps ein kleines Torfmoor lag, auf dem der Boden eben wie eine Tenne war. Auf diese Fläche hatte das Gesindel sich geflüchtet und strebte im Lauf ums Leben dem nahen Hochwald zu. Ihn konnte indessen nur gewinnen, wer von den Hetzern unbehelligt blieb. Nun koppelten die Knechte ihre schwere Meute los, und heulend stürmten die Bracken in die Nacht. Wir sahen, wie sie ihre Opfer im Ansprung fällten. Die Knechte folgten ihnen und teilten den Fanghieb aus. Da gab es wie im Inferno nicht Barmherzigkeit. Sie beugten sich auf die Hingestreckten nieder und warfen den Hunden ihr Jagdrecht zu. Dann schlossen sie mit großer Mühe die Bestien wieder an. So standen wir im Moore wie auf dem Vorhof zum dunklen Tann. Der alte Belovar war guter Laune. Doch drängte er zu neuem Vorstoß, ehe der Wald durch das geflüchtete Gelichter in Aufruhr käme, und ließ mit Beilen eine Bresche in die schwere Hecke legen, die ihn randete. Wir waren nicht weit von jener Stelle, an der ich mit Bruder Otto, um das rote Waldvögelein zu suchen, eingedrungen war, und planten zunächst den Angriff auf Köppelsbleek. Wie rote Säulen glänzten die Stämme im Feuerschein, und senkrecht stieg der Rauch der Fackeln in feinen Fäden, die sich in großer Höhe zum Baldachin verwoben, in die unbewegte Luft. Wir schritten in breiter Ordnung, die sich durch die gestürzten Stämme bald drängte, bald auseinanderzog. Doch hielten wir uns durch die Fackeln in guter Sicht. Zur Sicherung der Fährte hatte der Alte Säcke voll Kreide mitgenommen, aus denen er unseren Marsch durch eine helle Spur bezeichnen ließ. So trug er Sorge, dass uns der Ausschlupf nicht verloren ging. Bald glaubte ich, den Hügel an der Lichtung zu erkennen. Er glänzte im matten Widerstrahle einer Feuersglut. Wir machten Halt und hörten nur noch Stimmen herüberdringen, doch nicht so prahlend wie vorhin im Moor. Es schien, dass dort Abteilungen von Förstern die Wälder sicherten, und Belovar gedachte, mit ihnen auf die gleiche Weise aufzuräumen wie mit dem Gaunervolk. Er zog die Hetzer vor und ließ sie wie zum Wettlauf in eine Linie stellen. Dann sandte er sie als leuchtende Geschosse in die Nacht. Indes sie hechelnd durch die Büsche fuhren, hörten wir drüben Pfiffe und dann ein Heulen, als ob der wilde Jäger selbst erschienen wäre, der sie empfing. Sie waren auf die Bluthundmeute aufgelaufen, die der Oberförster in seinen Zwingern hielt. Fortunio hatte mir über diese rüden Beißer und ihre Wut und Stärke als Dinge, die an die Fabel streiften, mitgeteilt. In ihnen hatte der Oberförster die Kuba-Dogge fortgezüchtet, die rote Farbe und schwarze Maske trägt. Das Leibtier der Meute war Chiffon Rouge, dem Oberförster teuer, weil er in gerader Linie von dem Bluthund Becerrillo stammte. Es wird berichtet, dass sein Herr, der Hauptmann Iago de Senasta, seinen Gästen zum Augenschmause gefangene Indianerinnen von ihm in Stücke reißen ließ. Stets kehren in der menschlichen Geschichte die Punkte wieder, an denen sie in reines Dämonenwesen abzugleiten droht. Bei diesen fürchterlichen Rufen erkannten wir, dass unsere leichte Meute, noch ehe wir Hilfe schicken konnten, verloren war. Der alte Belovar, der seine edlen Tiere im Nu geopfert sah, begann zu toben und zu maledeien und durfte doch nicht wagen, ihnen noch die Molosser nachzuwerfen, denn diese blieben jetzt unsere stärkste Karte im ungewissen Spiel. Er rief den Knechten zu, sich wohl zu rüsten, und diese rieben Brust und Lefzen der großen Tiere mit Bilsenbrandwein ein und halsten ihnen zum Schutz die Stachelgurte um. Das war im Nu geschehen. Und schon kommt es wie Widerstand gefasst, brach wie ein Wetter die rote Meute über uns herein. Wir hörten sie durch die dunklen Büsche brechen, dann sprangen die Bestien in den Umkreis, auf dem der Fackelschein wie Kohlenschimmer lag. Die Spitze hielt Chiffon Rouge, um dessen Hals ein Fächer von scharfen Klingen funkelte. Von weitem sah man die gebleckten Reißerblenden, von denen das untere Paar gleich hauernd die Lefzen überstand. Und hinter ihm erschien die Bluthundmeute im Fackelschein. Bei diesem Anblick erschollen Schreckensschreie und Rufe nach den Molossern wurden laut. Ich sah den alten Belovar voll Sorge nach seinen Packern blicken. Doch zogen die stolzen Tiere die Augen scharf nach vorn gerichtet und die Ohren hoch aufgestellt, in unerschrockener Haltung die Koppel an. Da lachte der Alte mir zu und gab das Zeichen. Und wie von einer scharf gespannten Sehne abgeschossen, flogen die gelben Docken auf die roten zu. An ihrer Spitze stürzte sich Leontodon auf Chiffon Rouge. Nun gab es unter den Riesenstämmen im roten Lichte ein Heulen und Frohlocken, als ob das wilde Heer vorüberzöge. Und heiße Mordgier breitete sich aus. In dunklen Massen wälzten und zerrten die Tiere sich am Boden, und andere, die einander hetzten, umfuhren unseren Stand in weitem Kreis. Bald zeigte sich, dass die Molosser dem Bluthund überlegen waren, zwar nicht an Stärke des Gebisses, wohl aber an Schwere und Angriffskraft. Doch waren die roten Doggen in der Überzahl. Auch schien es, dass von drüben noch frische Koppeln in das Treiben geworfen wurden, denn es fiel uns immer schwerer, den Hunden beizustehen. Der Bluthund nämlich war sorgsam abgerichtet, den Menschen aufzusuchen, den der Oberförster als bestes Wild bezeichnete. Und als die Anzahl der Molosser nicht mehr genügte, lenkte die Sorge für unsere Sicherheit die Blicke vom Jagen ab. Bald aus den dunklen Büschen, bald aus dem Qualm der Feuerbrände, schoss eins der roten Tiere auf uns zu und Schreie kündeten es an. Da mussten wir eilig sorgen, dass es im Ansprung auf der Strecke blieb. Doch wurde manches erst von den Spießen der Knechte aufgefangen. Und auf manches sauste die Doppelaxt des alten Belovar hernieder, wenn es schon lechzend auf dem Opfer lag. Schon sahen wir die ersten bösen Risse leuchten. Auch schien es mir, als ob die Rufe der Knechte heftiger und aufgeregter würden. In solchen Lagen könnte ein Unterton wie leises Weinen, dass die Verzweiflung sich zu nähern droht. Dann hörten wir aus dem Tannicht ein mächtiges Gelächter schallen. Ein rührendes Joho, das uns verkündete, dass nun der Oberförster im Treiben war. In diesem Lachen erklang die fürchterliche Jovialität des Menschenjägers, der sein Revier begeht. Misslich vor allem, als das Treffen sich zum Bösen wandte, war, dass der Qualm uns immer mehr das Schussfeld nahm. Nun wurden die Kämpfer vereinzelt. Und die Dinge tauchten ins Ungewisse ein. Aus immer kürzerer Entfernung brachen die roten Doggen vor. So sah ich mehr als einmal Chiffon Rouge an meinem Stand vorüberwechseln. Doch suchte das kluge Ungeheuer, so wie ich in Anschlag gehen wollte, die Deckung auf. Da fasste mich die Jagdgier. Und der Eifer, die Lieblingsdogge des Oberförsters zu erlegen, verführte mich, ihr nachzuspringen, als ich sie wieder im Qualm verschwinden sah. Im dichten Rauche glaubte ich hin und wieder, das Untier schattenhaft zu sehen. Doch stets zu flüchtig zum wohlgezielten Schuss. Auch nahten mich Trugbilder in den Wirbeln, sodass ich endlich lauschend im Ungewissen stehen blieb. Da hörte ich ein Knistern und mich packte der Gedanke, dass die Bestie einen Haken geschlagen haben könnte, um mich von hinten anzugehen. Um mich zu sichern, kniete ich mit vorgehaltener Flinte nieder und wählte zur Rückendeckung einen Dornenbusch. Wie sich in solchen Lagen unser Auge oft an geringe Dinge heftet, so sah ich an der Stelle, an der ich kniete, im toten Laub ein Kräutlein blühen und erkannte in ihm das rote Waldvögelein. Ich musste mich also an dem Ort befinden, zu dem ich mit Bruder Otto vorgestoßen war, und damit dicht vor der Hügelspitze bei Köppelsbleek. Und wirklich gelang es mir, mit wenig Schritten die kleine Kuppe zu erreichen, die sich wie eine Insel aus dem Rauch erhob. Von ihrem Rücken sah ich die Rodung bei Köppelsbleek im matten Scheine leuchten. Doch wurde zugleich mein Blick fern in die Wäldertiefe, auf einen Feuerpunkt gelenkt. Dort sah ich, winzig und wie aus rotem Filigran gebildet, ein Schloss mit Zinnen und runden Türmen in Flammen stehen. Und ich entsann mich, dass auf Fortunios Karte diese Stelle als südliche Residenz bezeichnet war. Die Feuersbrunst verriet mir, dass der Angriff des Fürsten und Brakmars bis an die Stufen des Palastes gelangt sein musste. Und wie immer, wenn wir die Wirkung kühner Taten sehen, hob ein Gefühl der Freude mir die Brust. Zugleich indessen fiel mir das triumphierende Gelächter des Oberförsters ein und eilig spähte mein Blick auf Köppelsbleek. Dort sah ich Dinge, die mich erblassen ließen in ihrer Schändlichkeit. Die Feuer, die Köppelsbleek erhellten, waren noch glühend, doch wie mit Silberkuppen von einer weißen Aschenschicht bedeckt. Ihr Schimmer fiel auf die Schinderhütte, die weit geöffnet stand, und färbte den Schädel, der am Giebel glänzte, mit rotem Licht. Aus Spuren, die sowohl den Boden um die Feuerstätten als auch das Innere der üblen Höhle zeichneten und ich nicht schildern will, war zu erraten, dass die Lemuren hier eines ihrer schauerlichen Feste abgehalten hatten, dessen Nachglanz noch auf dem Orte lag. Wir Menschen blicken mit angehaltenem Atem auf solchen Spuk. Nur so viel sei verraten, dass mein Auge unter all den alten und längst entfleischten Köpfen auch zwei neue, an Stangen hoch aufgesteckte entdecken musste. Die Köpfe des Fürsten und Brakmars. Ich fühlte bei diesem Anblick die Tränen mir in die Augen schießen. Doch jene Tränen, in welchen mit der Trauer uns herrlich die Begeisterung ergreift. Auf dieser bleichen Maske, von der die abgeschundene Haut in Fetzen herunterhing und die aus der Erhöhung am Marterpfahle auf die Feuer herniederblickte, spielte der Schatten eines Lächelns von höchster Süße und Heiterkeit. Und ich erriet, wie von dem hohen Menschen an diesem Tage Schritt für Schritt die Schwäche abgefallen war. So wie die Lumpen von einem König, der als Bettler verkleidet ging. Da fasste mich ein Schauer im Innersten, denn ich begriff, dass dieser seiner frühen Ahnen und Bezwinger von Ungeheuern würdig war. Er hatte den Drachen Furcht in seiner Brust erlegt. Hier wurde mir gewiss, woran ich oft gezweifelt hatte. Es gab noch Edle unter uns, in deren Herzen die Kenntnis der großen Ordnung lebte und sich bestätigte. Und wie das hohe Beispiel uns zur Gefolgschaft führt, so schwur ich vor diesem Haupt mir zu, in aller Zukunft lieber mit den Freien einsam zu fallen, als mit den Knechten im Triumph zu gehen. So kam ich im Schein der Silbergluten bis an die Schreckensstätte und bog die Stange, die das Haupt des Fürsten trug, zu mir herab. Mit beiden Händen hob ich es von der Eisenspitze und bettete es in die Ledertasche ein. Indem ich kniend dies Werk verrichtete, spürte ich an der Schulter einen harten Schlag. Es musste mich eines der Geschosse getroffen haben. Doch fühlte ich weder Schmerzen, noch sah ich Blut an meinem Lederrock. Nur hing der rechte Arm gelähmt herab. Wie aus dem Schlaf erwachend, blickte ich mich um und eilte mit der hohen Trophäe in den Wald zurück, wo ich die Kämpfenden verlassen hatte. Hier war es ganz still geworden und auch die Fackeln leuchteten nicht mehr. Nur wo die Büsche gelodert hatten, lag noch ein Schimmer von roter Glut. In ihm erriet das Auge am dunklen Boden die Leichen von Kämpfern und erlegte Hunde. Sie waren verstümmelt und fürchterlich zerfleischt. In ihrer Mitte, am Stamme eines alten Eichbaums, lag Belova. Zu seinen Füßen streckte sich der treue Leontodon, mit ganz von Schüssen und Stichen zerfetzter Haut, und leckte im Sterben ihm die Hand. Der Alte hatte gut gefochten, denn um ihn lag ein Kranz von Männern und Hunden hingemäht. So hatte er den angemessenen Tod gefunden, im vollen Trubel der Lebensjagd, wo rote Jäger rotes Wildbret durch Wälder hetzen, in denen Tod und Wollust tief verflochten sind. Ich sah dem toten Freunde lange in die Augen und legte ihm mit der linken eine Handvoll Erde auf die Brust. Die große Mutter, deren wilde, blutfrohe Feste er gefeiert hatte, ist solcher Söhne froh. Um aus dem Dunkel des großen Waldes auf die Weidegründe zurückzufinden, brauchte ich nur der Spur zu folgen, die wir beim Kommen gezogen hatten. Und sinnend schritt ich den weißen Pfad entlang. Auf diese Weise durchquerte ich auch das Moor am Fillerhorne und trat unweit der hohen Pappeln in die Campagna ein. Hier sah ich mit Schrecken, dass der Himmel von Feuersbrünsten unheilvoll erleuchtet war. Voll böser Ahnung eilte ich dem Weidehofe zu. Und schon von Weitem musste ich erkennen, dass inzwischen auch Sombor mit den Seinen dem Waldgelichter erlegen war. Die reiche Siedlung stand in hellen Flammen, die schon von Haus und Stall und Scheuer den Dachstuhl abgehoben hatten. Und Feuerwürmer tanzten heulend um die Glut. Die Mörder waren im Taumel der Völlerei. Vom Feuer, vom Mord und von der Trunkenheit geblendet, bewegten sie sich wie Tiere, die man am Grund von trüben Tümpeln sieht. Sie streiften dicht an mir vorüber. Und einer, der einen Filzhut voll Branntwein schleppte, hob ihn mit beiden Armen gegen mich empor und trollte sich fluchend, als ich ihm den Willkommen weigerte. Als ich die Trümmer des Weidehofes verlassen hatte, fiel mir ein Umstand auf, der meinen Schrecken noch steigerte. Es schien mir nämlich, als ob im Rücken die Glut der Feuersbrunst verblasste. Doch weniger infolge der Entfernung als vor einer neuen und grimmigeren Röte, die sich vor mir am Firmament erhob. Auch dieser Teil der Weidegründe war nicht ganz unbelebt. Ich sah versprengtes Vieh und Hirten auf der Flucht. Vor allem vernahm ich in der Ferne das Geläut der roten Meute, das sich zu nähern schien. Daher beeilte ich meine Schritte, obwohl mein Herz zugleich ein Bangen vor dem fürchterlichen Flammenringe spürte, dem ich entgegenging. Schon sah ich dunkel die Marmorklippen ragen, wie schwarze Riffe am Lavameer. Und während ich die Hunde im Rücken hörte, erklomm ich hastig die schroffe Zinne, von deren Rande unser Auge so oft im hohen Rausche die Schönheit dieser Erde in sich eingetrunken hatte, die ich nun im Purpurmantel der Vernichtung sah. Es brannten auch die Dörfer und die Weiler im weiten Lande. Und aus den stolzen Schlössern und den Klöstern im Tale schlug hoch die Feuersbrunst empor. Als ob der Raum ganz luftleer wäre, drang nicht ein Laut herauf. Das Schauspiel dehnte sich in fürchterlicher Stille aus. Ich hörte dort unten nicht die Kinder weinen und die Mütter klagen. Von allen Schrecken der Vernichtung stieg zu den Marmorklippen einzig der goldene Schimmer empor. So flammen ferne Welten zur Lust der Augen in der Schönheit des Unterganges auf. Auch hörte ich nicht den Schrei, der meinem Mund entstieg. Nur tief in meinem Inneren, als ob ich selbst in Flammen stünde, hörte ich das Knistern der Feuerwelt. Und nur dies feine Knistern konnte ich vernehmen, während die Paläste in Trümmer fielen. Herr Jünger, über ein Werk. Mit diesem Feuermeere fasste mich zum zweiten Male und stärker noch die Traumesstarre an. Und wie wir in solchem Stande vieles zugleich durchschauen, so hörte ich auch, wie die Meute und hinter ihr das Waldgelichter sich unablässig näherten. Schon hatten die Hunde fast den Klippenrand erreicht, als ich vernahm in Pausen den tiefen Anschlag von Chiffon Rouge, der sein Rudel heulend begleitete. Doch war ich in dieser Lage nicht fähig, nur den Fuß zu heben. Und ich fühlte, wie mir der Schrei im Munde blieb. Erst als ich die Tiere bereits erblickte, gelang es mir, mich zu bewegen. Doch blieb der Bann bestehen. So schien es mir, als ob ich sanft die Marmorklippenstufen hinunterschwebte. auch hob ich mich in leichtem Schwunge über die Hecke, die den Garten der Rautenklause friedete. Und hinter mir im dicht gedrängten Rudel hetzte polternd die wilde Jagd den schmalen Felsenpfad herab. Im Sprunge war ich in dem weichen Boden der Lilienbeete halb zu Fall gekommen. Und mit Staunen sah ich, dass der Garten wundersam erleuchtet war. Die Blumen und die Büsche strahlten im blauen Glanze, als wären sie auf Porzellan gemalt und dann durch Zauberspruch belebt. Oben im Küchenvorhof standen Lampusa und Erio, in den Anblick der Feuersbrunst vertieft. Auch Bruder Otto sah ich im festlichen Gewande auf dem Altan der Rautenklause. Er lauschte in der Richtung der Felsentreppe, auf der nun, wie ein Gießbach, das Waldgelichter mit den Hunden herunterbrach. Schon huschte es an der Hecke wie ein Rattenschwarm, und Fäuste rüttelten am Gartentor. Da sah ich Bruder Otto lächeln, indem er prüfend die bergkristallene Lampe, auf der ein blaues Flämmchen tanzte, vor die Augen hob. Er schien kaum wahrzunehmen, wie indessen unter den Streichen der Hundehetzer die Pforte barst und wie das dunkle Rudel frohlockend in die Lilienbeete brach, an seiner Spitze Chiffon Rouge, um dessen Hals die Klingen funkelten. Da, als schon Chiffon Rouge im Ansprung stand, war es mein Erio, der mir zu Hilfe kam. Der Knabe hatte das Silberkesselchen ergriffen, das von der Schlangenspende noch im Vorhof stand. Er schlug es, nicht wie sonst mit seinem Birnholzlöffel, sondern mit einer erzenen Gabel an. Sie lockte aus dem Becken einen Ton hervor, der einem Lachen glich und Mensch und Tier erstarren ließ. Ich spürte, wie unter dem Fuß der Marmorklippen die Klüfte bebten, dann erfüllte ein feines Pfeifen hundertfach die Luft. Im blauen Glanz des Gartens brach ein helles Leuchten auf und blitzend schossen die Lanzenottern aus ihren Schrunden vor. Sie glitten durch die Beete wie blanke Peitschenschnüre. Dann stellten sie am Boden einen goldenen Kreis beschreibend sich langsam auf. Sie wiegten das Haupt in schweren Pendelschlägen und ihre zum Angriff vorgestellten Fänge blinkten tödlich auf. Zu diesem Tanze durchschnitt ein leises Zischen, als ob sich Stahl in Wasser kühlte, die Luft. In diesem Reigen stand das Waldgelichter vor Schreck versteinert und die Augen quollen ihm aus den Höhlen vor. Am höchsten war die Greifin aufgerichtet. Sie wiegte sich mit lichtem Schilde vor Chiffon Rouge und kreiste ihn wie spielend mit den Figuren ihrer Serpentinen ein. Das Untier folgte den Schwüngen ihrer tänzerischen Windung bebend und mit gesträubtem Fell. Dann schien die Greifin es ganz leicht am Ohr zu streifen. Und vom Todeskrampf geschüttelt, die Zunge sich zerbeißend, wälzte der Bluthund sich im Lilienflor. Das war das Zeichen für die Schar der Tänzerinnen, die sich mit goldenen Ringen auf ihre Beute warf. So dicht verflochten, dass nur ein Schuppenleib die Männer und die Hunde zu umwinden schien. Auch schien es nur ein Todesschrei, der diesem prallen Netz entstieg und den die schnürend feine Kraft des Giftes sogleich erdrosselte. Dann löste sich die blinkende Verflechtung und die Schlangen zogen in ruhiger Windung wieder in ihre Klüfte ein. Inmitten der Beete, die nun dunkle und vom Gift geblähte Kadaver deckten, hob ich den Blick zu Erio. Ich sah den Knaben mit Lampusa, die ihn stolz und zärtlich führte, in die Küche treten. Und lächelnd winkte er zurück, indes das Felsentor sich knarrend hinter ihnen schloss. Da spürte ich, dass das Blut mir leichter in den Adern kreiste und dass der Bann, der mich ergriffen hatte, gewichen war. Auch konnte ich die Rechte wieder frei bewegen. Und eilig trat ich, da ich um Bruder Otto bangte, in die Rautenklause ein. Als ich die Bibliothek durchschritt, fand ich die Bücher und die Pergamente in strenger Ordnung. Wie man sie schafft, wenn man auf eine lange Reise geht. Indem ich sein Werk betrachtete, trat Bruder Otto oben aus dem Herbarium, dessen Türe er weit geöffnet ließ. Wir fielen uns in die Arme und teilten uns, wie einstmals in den Pausen des Gefechtes, unsere Abenteuer mit. als ich erzählte, wie ich den jungen Fürsten angetroffen hatte und meine Beute aus der Ledertasche zog, sah ich Bruder Ottos Antlitz erstarren. Dann, mit den Tränen, zog ein wundersames Leuchten in ihm auf. Wir wuschen mit dem Wein, der bei den Opferspeisen stand, das Haupt von Blut und Todesschweiße rein. Dann betteten wir es in eine der großen Duftamphoren, in der die Blätter von weißen Lilien und Schirasrosen schimmerten. Nun füllte Bruder Otto zwei Pokale mit dem alten Weine, die wir, nachdem wir die Libation vergossen hatten, leerten und dann am Sockel des Kamins zerschmetterten. So feierten wir Abschied von der rauten Klause. Und mit Trauer verließen wir das Haus, das unserem Geistesleben und unserer Bruderschaft zum warmen Kleide geworden war. Doch müssen wir ja von jeder Stätte weichen, die uns auf Erden Herberge gab. Nun eilten wir, unser Gut verlassend, durch die Gartenpforte dem Hafen zu. Ich hielt in beiden Armen die Amphore und Bruder Otto hatte den Spiegel und die Leuchte an seiner Brust verwahrt. Als wir die Biegung erreichten, an welcher der Pfad sich in den Hügeln zum Kloster der Falciferer verliert, verweilten wir noch einmal und blickten auf unser Haus zurück. Indem wir so die Rautenklause betrachteten, erhellten sich ihre Fenster und aus dem Giebel fuhr eine Flamme bis zur Höhe des Marmorklippenrandes auf. Sie glich an Farbe dem Flämmchen auf der Leuchte Nigromontans. Am Bergeshange sahen wir auch das Kloster der Maria Lunaris in Gluten eingehüllt. Die Flammen schlugen am Turm empor, so dass das goldene Füllhorn glühte, das auf dem Knauf als Wetterfahne schwang. Das Hahnentor war eingefallen. Wir bahnten uns über seine Trümmer einen Weg. Die Straßen waren von Mauerresten und Balkenwerk bedeckt, und rings im Brandschutt lagen Erschlagene verstreut. In diesem Trümmerfeld verblassten die alten Händel, wie Erinnerungen an einen schlechten Rausch. Nichts als Unglück war zurückgeblieben. Und die Kämpfer hatten Fahnen und Zeichen abgelegt. Noch sahen wir plünderndes Gelichter in den Seitengassen. Doch zogen nun die Söldner einen Doppelposten auf. Am Zwinger trafen wir Biedenhorn, der sie verteilte und sich ein großes Ansehen gab. Im Übrigen war er gut informiert, denn auf dem runden Turm des Zwingers wehte die Standarte des Oberförsters, der rote Eberkopf. Es schien, dass Biedenhorn schon scharf getrunken hatte. Ganz unverhohlen lebte in ihm das Ergötzen, dass es den Schreibern, Versemachern und Philosophen der Marina nun ans Leder ging. Zum Glück gehörte Biedenhorn zu denen, welchen der Frühtrunk die Erinnerung belebt. So brauchten wir ihn nicht an jene Stunde vor den Pässen zu gemahnen, in der er mit seinen Kürassieren ins Gedränge geraten war. Dort war er zu Fall gekommen, und wir sahen die freien Bauern von Alta Plana schon beschäftigt, ihm den Panzer aufzumeißeln. Schon kitzelte der Fugenstecher ihn am Halse. Da schafften wir ihm und seinen Söldnern mit den Purpurreitern wieder Luft. Das war die Diversion, bei welcher der junge Ansgar uns in die Hände gefallen war. Auch kannte uns Biedenhorn aus unseren Mauretanierzeiten. Das wirkte mit, dass er sich, als wir ihn um ein Schiff ersuchten, nicht lumpen ließ. Gilt doch die Stunde der Katastrophe als die Stunde der Mauretanier. Er stellte uns die Brigantine zur Verfügung, die er im Hafen hielt, und teilte uns zum Geleite eine Gruppe von Söldnern zu. Die Straßen, die zum Hafen führten, waren von Flüchtlingen erfüllt. Doch schien es, dass nicht alle die Stadt verlassen wollten. Denn wir sahen aus den Ruinen der Tempel bereits den Rauch von Opfern steigen. Und aus den Trümmern der Kirchen hörten wir Gesang. Am Hafen drängte sich das Volk, das mit den Resten seiner Habe beladen war. Schon waren die Schiffe nach Burgund und Alta Plana überfüllt. Und jeden der Segler, den die Knechte mit ihren Stangen vom Kai abstießen, verfolgte ein lautes Wehgeschrei. Inmitten dieses Elends schaukelte, wie unter Tabu, die Brigantine Biedenhorns an der Dückdalbe, die schwarz-rot-schwarz gezeichnet war. Und als ich Order zur Abfahrt gab, zogen die Knechte die Persenning von den roten Lederpolstern der Ruhebänke fort. Indes die Söldner mit ihren Piken die Menge in Achtung hielten, gelang es uns, noch Frauen und Kinder aufzunehmen, bis unser Deck kaum eine Handbreit über Wasser schwamm. Dann ruderten die Knechte uns aus dem Hafenbecken, und draußen erfasste uns sogleich ein frischer Wind und trieb uns auf die Berge von Alta Plana zu. Wir hielten die Amphore in guter Hut. Noch kannten wir nicht das Schicksal dieses Hauptes, das wir mit uns führten und das wir den Christen überlieferten, als sie den großen Dom an der Marina aus seinen Trümmern errichteten. Sie fügten es in seinen Grundstein ein. Die Männer von Alta Plana waren an den Marken aufgezogen, als die Feuersbrunst den Himmel zeichnete. So kam es, dass wir den jungen Ansgar schon vor der Landung am Ufer sahen. Und freudig winkte er uns zu. Wir rasteten ein wenig bei seinen Leuten, während er Boten zu seinem Vater sandte. Dann stiegen wir langsam zum Talhof auf. Wir kamen dabei auch an die Enge, an der wir Biedenhorn mit seinen Söldnern herausgehauen hatten. An dieser Stelle reichte Ansgar uns von neuem die Hand und sagte, alles, was teilbar sei von seiner Habe, gehöre von nun an uns zur Hälfte mit. Am Mittag erblickten wir den Hof im alten Eichenhaine, der ihn umschloss. Als wir ihn sahen, wurde uns heimatlich zumute. Denn wie bei uns im Norden fanden wir unter seinem tiefen Dache die Scheuern, Ställe und die Menschenwohnung alles in einem, wohlgeschirmt. Auch gleiste vom breiten Giebel der Pferdekopf. Das Tor war weit geöffnet und die Tenne blinkte im Sonnenschein. Die große Halle war feierlich gerichtet und aus dem Kreise der Männer und der Frauen, die vor ihr harrten, trat zum Empfang der alte Ansgar auf uns zu. Da schritten wir durch die weit offenen Tore wie in den Frieden des Vaterhauses ein. Auf den Marmorklippen von Ernst Jünger. Mit Silvester Groth und Ernst Jünger im O-Ton. Klavier Steffen Schleiermacher. Ton und Technik Andreas Völzing und John Krohl. Regieassistenz Ilja Morgenstern. Dramaturgie Manfred Hess. Komposition Steffen Schleiermacher. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2025.